eisige Stille, kalte Hände. Wenn Wände sprechen könnten, dann erzählten sie Bände. So viele Menschen, die einander nichts sagen, wie sie sich hassen oder sich ertragen. Yeah.